Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute dreht sich der Podcast um das Thema Samenspender. Wer ist mein Samenspender? Und in einer Regenbogenfamilie, so wie wir es sind, ist es natürlich klar, dass da irgendwann die Fragen aufkommen, weil wir haben zwei Kinder, die durch einen Samenspender gezeugt wurden. Und wir waren da damals auch bei einer Samenbank, haben das alles vertraglich festgehalten, haben dafür auch bezahlt, dass wir so und so viel Straffs hatten, um uns befruchten lassen zu können. Ja, und wir hatten Glück. Wir haben zwei Kinder bekommen. Beide haben den gleichen Samenspender, was auch sehr schön ist, weil unsere Große ist jetzt in dem Alter, dass sie sich natürlich darüber Gedanken macht, wer ist mein Samenspender? Und ja, sie ist heute auch bei mir. Sie ist nämlich in dem Alter, wo sie jetzt Nachforschung anstellen kann. Hallo. Ja, Motte, du weißt ja von Anfang an, dass du durch eine Samenspende gezeugt wurdest. Ja. Und für dich stand schon immer der Wunsch fest, den Samenspender irgendwann mal kennenzulernen oder mal was über ihn zu erfahren? Ja, also ich hatte eine Zeit lang, wollte ich ihn kennenlernen. Dann gab es ja so eine Zeit, da dachte ich mir, okay, eigentlich kann ich auch gut ohne ihn leben. Aber dieses Jahr ist es ja soweit, da könnte ich ihn endlich kennenlernen. Und jetzt stellt sich dann doch die Frage, wie ist er denn so eigentlich? Denn du bist natürlich 50% von mir und genetisch ist er ja auch 50%. Und das sind halt viele Fragen, welche Eigenschaften habe ich von ihm, welches körperliche Aussehen könnte ich von ihm haben, also welche Interessen. Also es gibt tatsächlich vieles, was wir jetzt auch im Biounterricht vorgenommen haben, wodurch die Interesse auch wieder so großartig kommt, die Genetik ist halt schon echt interessant. Also, du weißt schon, dass du alles von mir hast? Naja, 50%, ne? Du hast 50% von mir und 50% von Netty. Ja, das stimmt. Aber ich kann verstehen, dass du wissen möchtest, wer der Samenspender ist. Mhm. Woher ein Teil, ob du irgendwas hast von ihm oder so, aussehenstechnisch oder keine Ahnung, charaktermäßig. Nee, gut, ich weiß nicht. Ja, aber irgendwelche Talente oder so, die hast du eigentlich auch alle von mir. Ja, total. Ja. Was dann ja auch interessiert ist irgendwie, ob es nur, also Geschwister würde ich es nicht nennen, aber es würde dann interessieren, weil es sind an sich ja Halbgeschwister und es würde dann interessieren, weil das auch noch so alles sein könnte und vor allem, wie die Person aussieht, die gespendet hat, wie sein Leben irgendwie aussieht, ob er eine Frau hat, vielleicht ist er ja auch schwul oder so, keine Ahnung. Also es ist interessant, einfach herauszufinden, wie der Mensch ist. Also ein Geschwisterteil hast du hier und das ist sogar ein echtes Geschwisterchen, ja, weil ihr habt beide die gleiche Mutter und beide den gleichen Samenspender. Der reicht mir auch, das ist dann trotzdem. Okay. Und was, du weißt ja, wir haben dir ja von Anfang erzählt, dass es auch sein kann, dass der Samenspender eben kein Interesse hat, dass er kontaktiert werden möchte. Bist du darauf vorbereitet oder wie gehst du damit um? Ja, so vorbereitet bin ich schon, nämlich ich kann keinen Menschen dazu zwingen, mit mir zu reden. Wenn er es nicht möchte, ist es okay. Ich persönlich finde es zwar ein bisschen schade, weil er spendet und erwartet dann, dass man sollte erwarten, dass die Menschen einen dann vielleicht kontaktieren wollen, um ein paar Kleinigkeiten zu wissen, aber wenn er nicht bereit ist, dann das Einzige, was ich wissen möchte, ist dann wenigstens, wie er aussieht, welche Augenfarbe er hat. Also wahrscheinlich, also da bin ich auch. Sein Name, wie groß er ungefähr ist. Also diese ganz normalen Sachen, die so in den Daten mit drin stehen. Wenn er Geburtstag hat, interessiert mich jetzt nicht so, aber das Äußerliche interessiert mich auf jeden Fall. Der Name und eigentlich am meisten sein Aussehen. Okay, na da durften wir ja schon ein bisschen mitbestimmen. Wir hatten ja das Recht. Wir durften bestimmt die Größe, Beruf. Ah ja, der Beruf, der interessiert mich auch total. Wir hatten Student damals gewählt. Student, ja. Hatten wir damals gewählt. Und groß, also über 1,70, 1,80 hatten wir gewählt damals, das weiß ich noch. Okay. Augenfarbe war egal. Die Größe habe ich also nicht von euch, auch nicht von ihm. Aber wen habe ich denn da meine Größe? Ich bin ganz schön klein. Hä, du bist nicht klein. Ich bin total klein. Nein, kleinste aus der Klasse. Nein. Okay. Also ich weiß ja, dass du dich schon ganz lange mit dem Thema beschäftigst. Und für uns als Eltern ist es natürlich gerade für die Mama, die das Kind so mit aufzieht und nicht selber geboren hat, ist es natürlich richtig schwer. Aber es ist klar, wir sind darauf gefasst, dass der Tag kommen würde. Und der Tag kommt, mein Schatz. Ich weiß. Ja, der kommt aber nicht erst in ein paar Monaten, meine Süße. Der kommt heute schon oder morgen. Ich habe nämlich heute für dich angerufen und habe mich erkundigt. Und das heißt? Das heißt, dass du nicht warten musst. Du kannst eine E-Mail schreiben. Das heißt, wir machen das gemeinsam. Und dann dreht tritt die Samenbank mit deinem Samenspender, also du bist im Archiv, es gibt ja seit 2018 neues Samenspendergesetz irgendwie und Ja. also bei uns müssen sie im Archiv gucken, weil du bist ja, wie gesagt, fast 16 und wir müssen eine E-Mail schreiben und dann gehen sie ins Archiv, suchen den Samenspender, die haben ja so eine komische Nummer, unser hieß, ich weiß nicht, ich hatte damals einen komischen Namen, danach suchen sie den und dann nimmt die Samenbank als allererstes den Kontakt auf. Und wenn du Glück hast, ist er nicht umgezogen und lässt sich schnell finden. Ansonsten gucken die, dass sie irgendwie an ihn rankommen. Vielleicht gab es ja auch schon jemand, der den Kontakt zu ihm gesucht hat. Dann sind die Daten schon vorhanden. Und dann kannst du in deiner E-Mail schon Fragen stellen, wenn du möchtest. Die werden dann auch gleich weitergeleitet. Aber als allererstes nimmt die Samenbank Kontakt auf, ob er Interesse hat oder nicht. Und dann, wenn du Glück hast, kriegst du auch das, was du wolltest, das Aussehen, ein Foto. Und er beantwortet dann auch schon die Fragen. Im allergrößten, günstigsten Fall hat er sogar Interesse und lässt zu, dass ihr erstmal E-Mail-Kontakt habt und euch dann trefft. Also ich hatte heute ein ganz tolles Gespräch mit der Samang. War wirklich auch für mich sehr interessant. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es Internetseiten gibt, wo du als Regenbogenkind, dich mit anderen Regenbogenkindern austauschen kannst. Eventuell auch, wie du schon ansprachst, Halbgeschwister finden könntest. Auch diese Möglichkeit besteht. Und auch für uns Eltern als Regenbogenfamilie gibt es, um damit umgehen zu können, auch eine Seite, dass wir uns auch austauschen können mit anderen. Weil es ist nun mal für uns als Elternteil schwer. Also gerade, wie gesagt, für Nettie ist es schwieriger, weil sie ja biologisch gar nicht so mit beteiligt ist, sondern dich einfach hat mit komplett von der Geburt an aufwachsen sehen und alles, aber die Möglichkeiten bestehen ja. Ich habe mich jetzt erst darauf vorbereitet, erst Ende des Jahres irgendwie. Okay. Du darfst eine E-Mail schreiben mit uns. Oh. Und dann kümmern die sich. Es kann sein, dass es manchmal dauert, eben je nachdem, ob der Samenspender gleich zu finden ist oder so. Und dann regeln die so ein bisschen den Weg und dann kann wirst du sehen, ob er Interesse hat oder nicht und wie es dann weiterläuft. Aber zeigen Sie mir dann trotzdem wenigstens, wie er aussieht und die Daten von ihm oder gar Wenn nicht? er das, wenn das für ihn in Ordnung ist, Also denke kann es ich auch sein, ja. dass ich gar nichts von ihm erfahre. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also er hat vorhin was gesagt mit dem Foto, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so, will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Kann sein, kann auch nicht sein, dass du. Aber du Ja, wirst definitiv wahrscheinlich etwas erfahren. also ich persönlich finde ja, man sollte nicht spenden, wenn man nicht bereit ist, wenigstens zu den Menschen auch Kontakt aufzunehmen. Also man muss ja wirklich auch mit den Gedanken spenden, dass diese Menschen zu 50% wirklich, also das Thema Genetik im Biounterricht einfach, also es ist wirklich interessant. Und da finde ich, man sollte nicht spenden, wenn man nicht bereit ist, den Leuten wenigstens Auskunft über jemanden zu geben. Es ist ja nicht viel, was man von ihm möchte. Man möchte einfach nur wissen, wer er ist. Und ich meine, Nettie ist immer meine richtige Mutter und sie wird niemals was anderes sein. Aber im Großen und Ganzen ist es nun mal biologisch gesehen so, dass er nun mal dieser andere 50% ist. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch vieles von Nettie eigentlich, Definitiv. auch wenn sie nicht meine richtige Mutter ist. Also Definitiv. das sind alles Sachen, die man äußerlich vom Sehen her einfach auch mit in den Charakter aufnimmt. Also, aber da ist trotzdem immer was tief drin, was man auch von der Person haben könnte. Ist richtig, kann ich Also, auch total nachvollziehen, kann auch Nitti total nachvollziehen. aber er wird nie was anderes sein als mein Spender. Ja, und ich weiß ja Also. nicht, ob man jetzt auch nur, vielleicht hat, macht es ja manch einer auch nur, weil er das Geld braucht. Also zum, ne, damaligen Zeitpunkt, keine Ahnung, jetzt wird ja auch noch, weiß nicht. Also, wir können gespannt sein, was da. Bin auch schon sehr gespannt. Also, Okay. krass. Dann mach dir Gedanken. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, kannst du die schon in die E-Mail mit reinschreiben. Und ansonsten schreiben wir erstmal so eine E-Mail, gucken, ob er Interesse hat. Und wenn er kein Interesse hat, können wir ja immer noch die Fragen. Also es läuft erstmal über die Samenbank, bevor wir dann den Kontakt kriegen oder mit ihnen in Kontakt treten können. Das nimmt jetzt echt. Wow, hast du schon angerufen. Ja, Krass. wollte schon mal so ein bisschen, man muss ja wissen, was einem so Okay. erwartet, was passiert. Das ist ja auch für uns wieder ein neuer, irgendwie ist ja auch für uns eine neue Situation. ging schneller, als ich erwartet habe. Ja, ich ehrlich gesagt auch, ich war jetzt Ja. selber überrascht. Aber ich fand es auch interessant, dass man dann eben Kontakt eventuell zu den Also Halbgeschwistern. die Seite interessiert mich total. Also das finde ich total interessant. Und weißt du schon, wie man das auf der Seite macht? Haben die da irgendwas mehr erwähnt Nee, oder? vielleicht können Sie auch gucken, weil Sie wissen ja, wer der Samenspender ist. Und werden dann sehen, ob es da schon irgendwelche Einträge zu gibt in der Samenbank oder so. Und dann läuft es da. Aber das sprach ich an heute, weil ich wusste ja, dich hat dieses Thema auch interessiert. Auch wenn es total vielleicht unrealistisch ist für manch einen, aber es ist ja nun mal so. Und ja. Weil es interessiert dann ja auch, sind ja trotzdem Halbgeschwister, ja, 50% trotzdem ja auch irgendwie ein Teil von mir. Also, und da interessiert einen nicht, es ist mir egal, wer die Menschen sind, aber es interessiert dann, wie sie auch wirklich aussehen, ob sie einem ähnlich sind. Vielleicht haben die auch dieselben Charaktereigenschaften oder gewisse Interessen. Also, das ist total. Oh. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es bei uns weitergeht, ob meine Tochter jetzt Kontakt aufnehmen kann oder nicht. Und ja, ist ein spannendes Thema. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, oder? Ja, definitiv. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi!